Aus, Ende. Die Punks sind jetzt an der Reihe. Ja, die Punks. Da hast du mir gesagt, langsam, die Hippies kommen wieder. Die Hippies kommen immer wieder. Die heißen nur jedes Mal anders. Was glaubst du, was Punks sind? Das sind Hippies. Was denn sonst? Das sind die Hippies, das damals Hippie war, sind heute eben Punks. Das sind die, die eben die Szene sozusagen machen. Das ist das, was Mode ist oder war. Damals war, fanden viele Bürger das schockierend, wenn einer lange Haare hat. Für die, und die haben die Hippies genannt. Heute finden die Leute schockierend, wenn einer keine Haare oder eine Bürste auf dem Kopf hat oder so. Und die nennen die Punks. Nennen die Punks. Das sind aber doch dieselben Leute wie damals die Hippies. Ganz früher waren das Beatniks oder so und Existenzialisten. Ja, da komme ich her. Das ist der Kellern von Paris. Bohem. Und die Urexistenzialisten, die kommen natürlich aus Böhmen. Ne? Das waren die Bohemians. Die haben diesen ganzen Kram angefangen. Ja, was denn? Und übrig geblieben ist davon Ernst Mosch. Das ist kein Witz, was ich dir erzähle. Das ist wirklich kein Witz, Holger. Warum heißen die Bohemians Bohemians? Warum? Weil die aus Böhmen kommen. Vernal Equinox 1975, Midnight Man 1975, A Spectacle, die Erkennungsmelodie für das ZDF-Kulturmagazin Aspekte. Und hier Can Live am 2. März 1977 in der Universität von Kiel in Großbritannien mit deutlichen Einflüssen von Terry Riley. Siehe die Orgel von Irmin Schmidt. Holger Tschukai, Michael Karoli, Jackie Liebezeit und Irmin Schmidt mit Fizz. Thank you. 1977, und damit geht diese Radionacht Rock im Deutschlandfunk zu Ende. Sie hörten Cannibalism 1968 bis 1979, eine Hommage an die Gruppe Can von Karl Lippegaus.